Der Lenze am lieblichsten strahlet. Küsset, umschließet euch Blätter in Blatt, denn noch die Erde was Lieblichers hat. Menschen, die lieblich einander beiwohnen, die hält der Höchste für blühende Kronen. Menschen, die lieblich einander beiwohnen, die hält der Höchste für blühende Kronen. Ferne euch selber zu zücken. Himmel und Erde, so werdet ihr lachen, heute da glückliche machen die Sachen. Welcher euch beiden gebären die Lust, schaut ein Herze in doppelter Lust. Schaut, wie unsere Verliebten sich küssen, die sich in ewiger Treue umschließen. Verliebten sich küssen, die sich in ewiger Treue umschließen. Schöne Dinge sind.